Herr Orr, Sie arbeiten als britischer Hochschulforscher in Hannover und haben verglichen, wie in England, Irland, den Niederlanden und in Deutschland Hochschulen finanziert werden. Seit einigen Jahren finden auch in einigen Bundesländern in Deutschland Evaluationen statt. Das heißt, die Leistungen der Hochschulen werden bewertet. Sie haben auch die Auswirkungen dieser Evaluationen untersucht. Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen den untersuchten Ländern? Die Hauptunterschiede sind eigentlich dann die Konsequenzen, die sich aus den Evaluationen ergeben. In Deutschland und in den Niederlanden gibt es keine direkten finanziellen Konsequenzen von Evaluationen. In Großbritannien und Irland gibt es das sehr wohl. Wenn die Leistungen einer Universität schlecht bewertet werden, erhält sie weniger Geld. Was bringt uns dieses Ergebnis der Untersuchung? In Deutschland werden bisher noch nicht in allen Bundesländern Evaluationen durchgeführt. Als erstes kann man daher sagen, dass es überlegenswert wäre, in ganz Deutschland Forschungsevaluationen einzuführen, sodass wir dann mehr über die Leistungen der Hochschulen wissen.